Ein Seminar zum Welternährungstag 2016 gab es am 17. Oktober im Großen Studienpalast des Volkes in Pyongyang. Daran nahmen die koreanischen Mitarbeiter der zuständigen Bereiche, einschließlich des Ministeriums für Landwirtschaft, der Vertreter des Welternährungsprogramms, der stellvertretende Vertreter der Vertretung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO und die Mitglieder der Vertretungen weiterer internationaler Organisationen, die diplomatischen Vertreter und Botschaftsangehörigen in verschiedenen Ländern in der TVRK teil. Auf dem Seminar gab es die Reden zum Thema die Anpassung der Ernährung und Landwirtschaft angesichts der Klimaveränderung. Die Teilnehmer sahen sich die künstlerischen Darbietungen der koreanischen Kinder an.